Zeit war ich mir schon unsicher. Mhm. Und ich habe aber immer gesagt, das wird schon, kriegen wir ein Kind, dann wird es schon. Mhm. So ist es eigentlich gelaufen. Und ja, ich wohne in einer Kleinstadt, da ist es halt auch noch ein bisschen spießig. So ungefähr, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich blase alles ab oder ja, man, das ist, geht halt bei uns irgendwie nicht so. Aber ich war nie so hundertprozentig partnerschaftlich glücklich. Ich bin super glücklich mit in der Familienkonstellation. Wir haben wirklich eine super Familie, zwei super Kinder und als Eltern sind wir wirklich ein Traumpaar, kann man wirklich so sagen. Aber es fehlt einfach das Partnerschaft. Ich fühle mich zu ihm immer hingezogen. Aber er schon noch, das ist ja das Problem. Ich weiß nicht, ob das Problem bei ihm ist oder ob das Problem nicht, weil sie können sich ja nicht entscheiden. Es hat ja nicht ihr Mann angerufen, sondern sie. Niemals auch. Ja, Sie können sich ja nicht entscheiden. Also Sie sind ja jetzt, haben ja gerade unglaublich charmant und auch sehr wortgewaltig erklärt, er ist es nicht und trotzdem trennen Sie sich nicht von ihm. Das heißt, es ist ja nicht nur die Ambivalenz, das Familienleben zu verlassen oder den Kindern den Vater zu nehmen, sondern Sie scheinen ja offensichtlich auch sich gewaltig anzustrengen, um ihn sozusagen vor sich selber mies zu machen. Könnte aber auch beinhalten, dass da irgend noch ein Teil mitklingt, wenn Sie an Ihren Mann denken. An Gefühlen für ihn, meinen Sie? Ja, sonst wären Sie schon längst gegangen. Wahrscheinlich, ich sage ja, ich schätze ihn unheimlich als Menschen sehr. Also da gibt es mal gar nichts. Aber das ist mir so eine kluge Kopf. Das ist mir alles zu analytisch. Also Sie sagen, der strukturelle Weltmeister in Ihrer Beziehung wäre Ihr Mann. Ja. Die klare Analytikerin scheint aber Sie zu sein. Also insofern hat sich Frau Analysefrau und Herr Strukturknaller vor dem Traualtar zusammengetan. Zweimal hat es granatmäßig gut funktioniert, gefunkt, da sind zwei süße Kinder entstanden. Wie könnte denn Frau Analytiker und Herr Strukturweltmeister einen Weg finden, der diesen Knalleffekt dieser wunderbaren Kinder ungefähr entspricht? Was haben Sie an Abenteuerlust in Ihrer Ehe gelebt? Was haben Sie an Überraschungsmomenten, an Neugierde? Und es gilt für Sie beide. Auch für eine Frau Analytiker ist es nicht so leicht, sowas irrwitzig, ein Kind, weiß man kann nicht ein halbes Kind kriegen, man kriegt ein ganzes Kind, man nimmt so, wie es ist. Das ist ein Mordsabenteuer. Und auch für die Frau Analytikerin ist Beziehung ein Mordsabenteuer. Auch Beziehung als extrem nicht zu steuernde Freiheit, ein Mordsabenteuer. Und im Moment spüre ich, dass Sie es aufgespalten haben. Ihren Kopf, Frau Analytiker, befrieden Sie mit Ihrer Familienkonstellation. Das Abenteuer leben Sie mit dem anderen. Das Stück Freiheit vielleicht, weil Sie versuchen, das auch letztendlich wieder abzusichern. Er wird zu den Kindern gut sein. Das ist mir das Wichtigste. Drum aber, diese es ist mit, aber es ist mit einem Risiko verbunden. Richtig. Und insofern hat Frau Analytiker und Herr Strukturweltmeister sich eigentlich richtig gefunden. Weil ihre Analyse scheint immer treffsicher zu sein, solange der Strukturmann voll berechenbar bleibt. Das heißt, ich brauche diesen Gegenpart. So ist es. Und die Freiheit nehmen Sie sich jetzt über den Dritten, der Ihnen unter Umständen die Möglichkeit bietet, das Abenteuer zu erfüllen. Wenn Sie so hängen, was Sie tun sollen, wäre doch eigentlich ein vernünftiger Vorschlag, das Abenteuer erstmal in Ihrer Ehe zu suchen. Aber genau, das ist ja genau das Problem. Ich will mich ja da, aber wenn ich sage, ich will mich dazu durchringen, aber es ist für mich, wenn, ich sage das jetzt mal so, wie es ist, aber wenn er auf mich zugeht, wenn er mich anfasst oder so, ist es, ich kann es nicht mehr leiden. Ich will das nicht mehr. Das war aber, ich muss dazu sagen, das war schon bevor ich den anderen kennengelernt habe. Machen Sie doch das Abenteuer mit getrennten Schlafzimmern. Ich spreche von Abenteuer, ich spreche nicht von was Berechenbarem. Analyse und Struktur ist in dem Moment aus. Genauso wie das Abenteuerkind, wenn man dieses wunderbare Wesen in der Hand hat und man wusste nichts, man konnte vielleicht noch steuern, wann man schwanger wurde. Aber da ist Ihr Analyse- und Steuersystem zusammengebrochen. Dann fahren Sie doch in getrennten Schlafzimmern. Fahren Sie in Zügen hintereinander. Machen Sie eine Rucksackreise. Ihr Mann ist Ihnen wert genug, ihn erstmal noch nicht zu verlassen, sonst hängen Sie nicht seit einem Jahr. Mhm. Wären Sie sich sicher, Sie wollten gehen, wären Sie gegangen? Ich dachte immer, es wäre wegen der Kinder, dass ich sage... Das haben sich doch schon abgesichert, dass der andere auch ein guter Vater ist. Schon, aber das kann einen richtigen Vater niemals ersetzen. Wie auch immer, sonst wären Sie gegangen. Das heißt, Sie haben sich beide in einer wunderbaren, Ihr Mann und Sie, in einer wunderbaren Balance getroffen, wo das Thema Abenteuer einfach unter den Tisch gefallen ist. Angenommen, und Sie werden sich wahrscheinlich morgen immer noch nicht entscheiden können. Es sei denn, wir kommen heute Abend einen Schritt weiter. Einen Minischritt weiter. Mehr bilde ich mir auch nicht ein. Angenommen, Sie würden mit Ihrem Mann, der Ihnen ja nach wie vor wichtig ist, aus welchen Gründen auch immer, als Vater Ihrer Kinder, als das, was Sie zusammen aufgebaut haben, als derjenige, mit dem Sie verheiratet sind, sozusagen noch mal eine letzte Chance oder die erste Chance vielleicht überhaupt. Ich weiß es nicht, wie man es benennen kann. Es geht nicht darum, dass sie sich berühren. Es geht nicht darum, dass sie in Paris eine heiße Liebesnacht machen. Es geht um Abenteuer. Etwas, was sie beide nicht planen können und etwas, wo sie sich entdecken, wo sie nichts analysieren und berechnen können. Wie könnte so etwas ausschauen? Keine Ahnung, vielleicht eine Kurzreise, eine Wochenendreise zu machen, alleine. Das heißt, keine Ahnung. Aber schon unter Härtebedingungen. Härtebedingungen. Ihr beiden habt euch gesucht und gefunden. Er scheint der Strukturier, ich wiederhole mich, zu sein und Sie können Ihre Analyse, also dieses Analytiker-Dasein leben. Insofern unter Härtebedingungen, dass sie wirklich das Spontane, dass sie sich vielleicht auf 3 Tage einigen, dass sie sich auf eine Autoreise einigen, dass am ersten Tag sie ihm schweigend einen Zettel geben, wo es hingeht, und wenn er fährt oder sie, am zweiten Tag er den Zettel entrollt, wo er hin will. Ich meine Härtebedingungen. Ich meine nicht ein Kuschelwochenende, das sie sich über Internet bestellen und wo das Hotelbettchen schon weich ist. Mhm. Spätestens da werden sie sich wieder zerfleischen, das, was sie sagen. Ja. Ich muss es, glaube ich, nicht wiederholen. Sondern wirklich, sie wissen nicht, wo es am zweiten Tag hingeht. Er weiß vielleicht nicht, wo es am ersten Tag hingeht. Sie können die Richtung nach 2 Stunden ändern. Sie werden nicht wissen, ob an dem Ort, wo Sie Pause machen, ob es da ein Hotelzimmer gibt. Sie werden sich wirklich auf ein gemeinsames Abenteuer einlassen. Etwas, was Sie nicht so berechnen können. So stelle ich mir das vor. Puh. Ist natürlich auch im Moment schwierig mit den Kindern. Ich meine, der 3-Jährige, der bleibt bei der Oma, aber die Kleine ist ein Vierteljahr, das ist noch ein bisschen happig. Das heißt, in naher Zukunft wird es, also sagen wir mal, im nächsten Vierteljahr wird es sowieso nicht gehen, sage ich jetzt mal. Es muss gehen. Muss gehen. Es muss gehen, weil ihre Kinder bekommen längst mit, dass sie das Abenteuer außerhalb suchen. Und ihre Kinder werden spüren, dass das Abenteuer auch in ihrem Familienleben Platz hat. Und sie denken, dass das Abenteuer nicht mehr ist? Wenn ich denke, weil ich habe es versucht, meine Gefühle für ihn zu unterdrücken, aber ich finde, geht nicht. Ich antworte wieder so sibyllinisch. Ich glaube, dass Ehe ein Abenteuer ist. Dass Ehe sich weder strukturieren lässt noch analysieren lässt, sondern dass die Überraschung und das Abenteuer eigentlich auch nach 40 Jahren Ehe ist, morgens aufzuwachen und zu sagen, hey, wer bist du eigentlich? Hey, was tun wir hier eigentlich? Hey, wie überrasche ich dich eigentlich? Hey, wie wird der Tag? Und insofern weiß ich nicht, ich würde Abenteuer überhaupt nicht benennen. Ich weiß nur, dass Abenteuer oder Ehe Abenteuer ist oder Abenteuer in die Ehe gehört. Das ist richtig. Aber dann sagen wir nicht Abenteuer, sagen wir einfach die Gefühle für den anderen. Soll ich die ignorieren? Kann ich die ignorieren? Aber ich glaube, ich kann es nicht ignorieren. Soll ich sie? Ich spreche von Abenteuer. Von Unberechenbaren. Von nicht mehr zu analysierendem. Von absoluter Müdigkeit und sich auf einen Weg einlassen, mit dem man nicht gerechnet hat. Ich spreche wirklich von Abenteuer. Und ich weiß, dass sie das Abenteuer, ich spür's und ich hör's, dass sie das nach außen verlagert haben. Und sie sagen, sie ziehen ja auch die Notbremse und sagen, also mit dem Typen kann ich, mit dem ich verheiratet bin, geht es schon mal sowieso nicht in den nächsten Vierteljahr. Ich kann es Ihnen nur als Angebot in den Raum stellen. Ich kann dafür werben. Ich kann diese Vernunft oder was immer auch hinter diesem Muster steckt, was Sie beide als Ehepaar auszeichnet, die bleibt Ihnen ja. Aber dieser Vernunft würde ich so wahnsinnig gern etwas Unvernünftiges, etwas Übermütiges, etwas Risikoreiches, etwas Abenteuerliches. Ja. Wollen Sie es probieren? Ich will es mit Sicherheit probieren. Nur, für mich ist einfach nur jetzt klar, was ich mit, ich sage jetzt mal mit dem anderen, das hört jetzt blöd an, was ich da machen soll. Frau Analytikerin, lassen Sie es auf sich zukommen. Auf mich zukommen. Okay. Auch er ist dafür verantwortlich, dass er sich in so eine Ungewissheit begeben hat. Also er ist sich dem auch bewusst. Auch er ist dafür verantwortlich, dass er sich in eine Situation begibt, wo Schachfiguren hin und her geschoben werden. Mhm. Ich biete als Angebot auch für ihn an, das Schachbrett zuzumachen und tatsächlich ein lebendigeres Spiel zu spielen, als dass jeder zu einer Schachfigur verkommt. Mhm. Das habe ich verstanden. Das glaube ich. Mhm. Das war ziemlich deutlich. Okay. Weil auch er spielt bei dem Schach mit. Richtig, so haben wir das auch schon mal besprochen. Und Schachfiguren spielen hat offensichtlich, das Spiel kommt zu keinem Ende. Es wird immer wieder König gegen stehen, es werden immer noch genügend Bauern sein, dieses Schachspiel ist zu Ende. Das heißt, es muss statt des Schachspiels etwas Lebendiges beginnen. Mhm. Ich weiß nicht, mit wem Sie es beginnen wollen. Mein Impuls ist, das, was ich raushöre, dass es in der Ehe erstmal passieren darf, weil Sie einfach schon so viel Gemeinsames geschafft haben. Natürlich überlasse ich es Ihnen, wie Sie die Lebendigkeit einlassen, aber Schachspiel ist tatsächlich vorbei. Und er spielt als Bauer oder keine Ahnung, er ist auch auf diesem auf dem Schachbrett drauf. Mhm. Okay. Das war jetzt eine klare Aussage. Das habe ich jetzt verstanden. Ja, schon. Abenteuer ist angesagt. Ich sag noch eins, was mir eine Klientin erzählt hat. Bei der war das Abenteuer nur im Vordergrund in der Ehe. Da war dieses Schachbrett überhaupt nicht vorhanden. Die konnte sich mit ihrem Partner nie einigen, welches Urlaubsziel sie hatten. Und sie haben das Auto gepackt und sie haben bis Venedig, wussten sie, dass die Strecke ging. Und danach mussten sie sich dann klar sein, ob sie in Italien oder in Jugoslawien Urlaub machen. Von solchen Abenteuern spreche ich. Okay, probieren wir es mal. Viel Glück. Dankeschön. Okay, alles schönen gut. Abend. Danke, gut. Tschüss. 089 51 851. Und unsere, jetzt hat's geklappt. Ich freue mich, dass Sie durchgekommen sind. Ja, das freue ich. Ich bin auch sehr froh darüber. Guten Abend, Brigitte. Guten Abend. Ja, es ist ja immer so was Besonderes, wenn ich dann sprechen soll. Also, ich hole mal tief Luft. Es geht um Folgendes. Ich bin seit 50 Jahren verheiratet. Mein Mann und ich sind Rentner. Das heißt, mein Mann hat bis vor anderthalb Jahren noch einen Job gesucht und gearbeitet und ist seit anderthalb Jahren nur zu Hause. Ich selber arbeite noch einen Tag in der Woche. Und jetzt erlebe ich Folgendes, dass zum Beispiel eine Situation, gestern Morgen, mein Mann kommt zum Frühstück, wir frühstücken gemeinsam, das ist unsere gemeinsame Mahlzeit, die wir am Tag haben, sonst haben wir beide unterschiedliche Dinge immer vor. Und ich sitze am Frühstückstisch und mein Mann, er setzt sich hin und macht sofort das Radio an. Und ich habe spontan gesagt, oh Mann, muss das sein? Und mein Mann sagt, ich würde ihn sein Leben zerstören. Er empfindet das als Eingriff. Das ist eines. Das andere ist, dass mein Mann schwer hört und ich im Gespräch mit ihm immer in eine Ungeduld reinkomme und letztlich erlebe ich mich in der letzten Zeit gereizt. Ich erlebe mich gereizt und möchte das aber nicht. Mein Mann sagt, wenn du mit deinen Freundin sprichst, bist du ganz anders. Aber es setzt eben ein. Und das ist mein Problem, dass ich mit mir da, ich möchte gerne das Klare in mir kriegen, was ich machen kann. Oder mit mir eins sein. Und das bin ich überhaupt nicht im Augenblick. Wann wären Sie denn mit sich eins? Tja, wenn ich mehr Geduld hätte, mehr Verständnis hätte und ihm so begegnen könnte, wann wäre ich mit mir eins? Ja, zum Beispiel, wenn wir zusammen ins Konzert gehen, dann sind wir zusammen und haben einen Bereich, den wir gemeinsam hören, das ist dann einfach schön. Also Sie wären sich sozusagen mit sich eins, wenn Sie mit Ihrem Mann zusammen eins sein könnten. Ja, gut, das ist richtig, ja. Jetzt sage ich es ein bisschen provokativ, ja. Und damit Sie mit sich eins sein können und mit Ihrem Mann eins sein können, müsste er ein bisschen netter sein. Naja, nein, das müsste gar nicht, der ist ja eigentlich nett. Der ist ja eigentlich ganz, ist er nett, ne? Doch, der ist lieb, der ja. Macht ja alles und ist auch häuslich, das ist es gar nicht. Ich bin es, die mit mir im Clinch schlägt, weil ich diese Gereiztheit in mir habe. Und ich weiß aber nicht genau, woher sie kommt. Ich habe da eben nur zwei Beispiele geschildert, die so im Alltag passieren. Und ich weiß nicht, wo ich diese, was da in mir los ist. Das weiß ich eben nicht. Also es bleibt nur die Frühstücksmahlzeit gemeinsam, dann machen sie unterschiedliche Dinge. Ja. Was finden noch für Begegnungen am Tag statt? Am Tag sehr wenige. Mein Mann hat einen ganz anderen Tagesablauf als ich. Und wenig, ja. Gemeinsam. Von jeher? Das haben wir uns so angeeignet. Weil wir sehr unterschiedlich sind und so, dass wir beide das so akzeptieren. Der eine akzeptiert den anderen so. Gemeinsam haben wir noch etwas, wobei wir das auch nicht gemeinsam machen, aber es ist eine gemeinsame Sache. Wir haben einen behinderten Sohn, den wir jeweils einzeln zum Wochenende besuchen. Also es ist aber eine Gemeinsamkeit, die darin besteht, dass wir diesen Sohn haben und da uns gemeinsam verbunden fühlen. Wie alt ist der? 40. Und Sie besuchen ihn nicht gemeinsam, nein, sondern wie kommt es zu dieser Lösung? Ja, deswegen, weil mein Sohn als mit seinem Autistenverhaltensweisen kann der uns beide einfach, ist ihm das zu viel. Da er konzentriert sich oder empfindet wohl zu dem einen und zu dem anderen und dann ist das wie eine so schizophrene Situation und das ist etwas, was nie gut ausgegangen ist. Wie lange ist der Sohn bei Ihnen gewesen? Der war bis zum 6. Lebensjahr hier und dann ist er in einem anthroposophischen Heim gewesen, weil ich ihn nicht mehr versorgen konnte. Ich habe noch zwei andere Kinder, die sind groß, erwachsen. Und dann habe ich ihn, er wurde mit 18 Jahren, wurde mein Sohn auffällig, sprich aggressiv. Dann kam so eine Psychiatrienzeit. Und das habe ich dann nicht mehr ausgehalten, dann habe ich ihn ein Dreivierteljahr hier nach Hause genommen. Und das ging nicht mehr. Ich habe die Kraft nicht mehr gehabt. Ich habe einen tiefen Respekt vor dem, wie Sie es erzählen und was Sie erzählen, was Sie und Ihr Mann in Ihrem Leben gemeinsam gemeistert haben. Ich horch die ganze Zeit nach ihrer Bedürftigkeit und ich horch die ganze Zeit nach der Bedürftigkeit ihres Mannes. Ich glaube, dass sie wieder mit diesem tiefen Einfühlen für ihre Lebensleistung und ihre Beziehungsleistung, ich glaube, dass sie ein Eheleben langes, feines, fein aufeinander eingespieltes System haben, für den anderen da zu sein, sich so weit zurückzunehmen, dass das möglich ist, was sie miteinander geschaffen haben. Und jetzt funktioniert es. Ich glaube, dass nur ein winzig kleiner, unter Umständen sogar ein Diamant in diesen Ablauf reingerutscht ist, dass diese feine Sensibilität, die sie füreinander haben, durch diesen ich sag's nochmal ganz provokativ, Diamant. Es ist Ihnen nicht irgendwas in die Mühle geraten, was stört, sondern es ist ein Diamant dazu gekommen. Und der Diamant ist, dass Sie vor einer riesengroßen Herausforderung zu sein scheinen, dass das, was Sie vielleicht außerhalb oder Ihr Mann außerhalb des Familienlebens, ich mach's mal ganz kurz. Das, was ich höre, ist, dass Sie ein wundersam reibungsloses Miteinander geschaffen haben, im Dienste aller, Ihres einen Sohnes, Ihrer erwachsen gewordenen Kinder, Ihrer beider Kompetenz und Professionalität. Und dass zu diesem feinen Getriebe auch dazu gehört, dass Aggressivität oder Ruppigkeit oder Reibungsflächen außerhalb gelebt worden sind. Und nun kommt Ihr Mann nach Hause, ist ja nur Rentner, ist ja auch ein anständiger Job und hat diese Reibungsflächen nicht mehr außerhalb, sondern die müssen jetzt innerlich, und das ist der Diamant. Ich glaube, ihr müsst jetzt mit eurem Diamanten umgehen und euch da auch ein bisschen mit Reibungsflächen versorgen. Ich finde das ganz gut, dass Sie unzufrieden sind. Meckern Sie mal ruhig ein bisschen. Ich glaube, dass das Ihrem Mann ganz gut tut. Der hat früher außerhalb, im feindlichen Leben, hat ja Reibungsflächen gehabt, Durchsetzungsvermögen, Streit, Frust. In dem inneren Betrieb war es sorgfältig aufeinander abgestimmt. Ich bin zutiefst berührt, wie Sie auf Ihren Sohn zugehen, wie Sie es gemeistert haben, wie Sie miteinander umgehen. Und jetzt ist der Diamant, dass ihr diese Reibungsflächen auch noch innerhalb des Familienlebens lebt. Ich finde, ihr Nölen oder dieses, das reizt mich einfach gnadenlos gut. Ja. Die Frage ist, wie Sie beide jetzt diesen Diamanten auf die Hand nehmen. Ich glaube, die Sehnsucht ist tatsächlich auch das Reibungs, weil nur wer sich reibt, spürt sich. Ihr habt ein wunderbares Gleichgewicht gehabt mit Außengleichgewicht und Innengleichgewicht. Und jetzt muss das von außen auch noch in das innere Gleichgewicht. Ja, und wie mache ich das? Wie machen wir das? Sie sind kein Weltmeister in Konfrontation, gell? Nee. Sie sind gerade mal ein Lehrmädchen, gell? Ja. Wirklich, so ist das. Erstes Lehrjahr? Naja, schon das zweite, dritte wäre ich schon drin. Aber darüber hinaus ist dann nicht so viel da. Also das heißt, wir können schon an dem dritten Lehrjahr... ich würde ich kann natürlich auch nur leise Vorschläge machen. Ja. Erstens möchte ich Ihnen rückmelden, dass ich Ihre Gereiztheit super finde. Zweitens möchte ich daran appellieren, dass Sie bereits im dritten Lehrjahr sind. Drittens würde ich dieses, wir tun so viele unterschiedliche Dinge und die Begegnungen sind wenig. Ich würde diese wenigen Begegnungen, die so harmonisch enden, weiter fördern. Aber ich würde vielleicht im Alltag doch jetzt auch noch mehr Begegnungen suchen, wo auch automatisch Reibungsflächen entstehen. Dass Sie meinetwegen sagen, 3 Vormittage, wir sind jetzt einfach Rentnerpaare und wir verhalten uns auch wie Rentnerpaare und wir haben jetzt 3 Vormittage füreinander Zeit. Und wir halten es dann auch miteinander aus. Und wenn du spazieren gehen willst, ich aber radeln, werden wir uns darüber streiten, wie wir das unter eine Decke kriegen. Ich würde die Schlagzahl der Begegnungen erhöhen und damit kommt automatisch auch die Möglichkeit, sich mehr auseinanderzusetzen. Ah ja. Nicht weiter aus dem Weg gehen, sondern ran an die Buletten. Aha. Ja, im Moment ist es so, dass ich da wirklich mit mir alleine rumlaufe. Das habe ich verstanden. Und dieses nach außen hin bisher noch nicht so kämpferisch angegangen bin. Nein, das habe ich nicht. Und Ihr Mann wird es vermutlich brauchen. Gerade wenn er die Welt schwer hört, wenn er die Reibungsflächen nicht mehr hat, glaube ich, ist dieses, das sind so kleine Stromstöße, die finde ich in diesem Alter eigentlich ganz, ganz toll. Oh, ja, gut. Also, ich nehme das jetzt mit, was du mir gesagt hast. Mehr Begegnungen und die seltenen Begegnungen der Harmonie weiter fördern. Ja. Ich danke dir für das Du und ich verabschiede mich auch mit einem Du. Ja. Du bist jetzt sozusagen diejenige, die immer diese kleinen Stromstöße gibt. Das ist eine wichtige Funktion. Gut. Also, ich danke dir. Alles gut. Ich versuche es. Wiederschauen. Ja, danke. Tschüss. 089 51 8 51. Und jetzt war ein Anrufer dran und ist es wieder abgestürzt. Dann machen wir kurz Musik. Diesen jungen Mann erwischen wir aus irgendwelchen Gründen nicht. Ich bitte noch um eine ganz kurze Zeit Musikhörgeduld, weil die nächste Anruferin wird gleich durchgestellt. Kleinen Moment noch. Wunderbar. Jetzt wir zwei beiden. Ja, guten Abend, Frau Lemling. Guten Abend. Ich habe ein ganz großes Problem. Und zwar habe ich eine Tochter verheiratet, hat zwei Kinder. Und sie hat sich jetzt eine Freundin angelacht. Sie war jetzt auf Burnout gestellt und war jetzt 6 Wochen in Therapie. Und diese Woche läuft diese Woche ab, also diese 6 Wochen. Und sie kommt jetzt zurück und sie ist, also niemand weiß jetzt, wie es weitergehen soll. Sie möchte jetzt endlich ihr eigenes Leben leben, das sie eigentlich immer unterdrückt hat. Sie ist 10 Jahre verheiratet und wir haben alle nichts bemerkt und nichts gewusst. Ich bin die Mutter von ihr. Boah. Ja. Und die Mutter und die Oma und die Schwiegermutter, ja. Ja. Alles in einer Person, fragt sich, wie gehe ich damit um? Oder was fühlen Sie denn? Bitte? Was fühlen Sie denn? Verzweiflung. Was ist die Verzweiflung? Ja. Was ist das für eine Verzweiflung? Also ich sehe da die Kinder und meine Tochter war immer eine vorzügliche Mutter. Sie ist so, dass ich oft schon gesagt habe, sie ist so konsequent, so wahnsinnig, die Zuwendung zu den Kindern, da wenn einer kommt und hallo Mami und da stehen noch 3 Erwachsene drum, dann wird eben das Kind erst angehört und kriegt bis zum Schluss eine Antwort und nicht, wie wir es so gemacht haben, ja gleich und so, also das gab es da gar nicht. Ja, und mit ihrem Mann, das habe ich auch nie was bemerkt. Er ist unheimlich gut, auch mit den Kindern, also ja, sehr zupackend. Und er sagt, er gibt die Kinder keinesfalls her, was auch immer da kommt. Was kann ich Ihnen geben in dieser Verzweiflung? Ja, ich, wenn sie jetzt kommt am Freitag, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, haben Sie vielleicht eine Erfahrung, ob so eine Liaison oder sowas, welche Dauer das hat oder das weiß man auch nicht. Gell? Ihre Tochter besucht Sie jetzt? Nein, die kommt zurück von der Kur, also von dem. Und kommt zu Ihnen? Nein, die kommt runter, also kommt zu in die Familie. Mhm. Und Sie haben aber engen Kontakt zu ihr. Also es geht jetzt auch darum, wie begegne ich ihr? Ja. Oder geht es auch darum, was mache ich innerlich mit meiner Verzweiflung? Oder geht es auch darum, wie begegne ich ihr? Also vor allem, was mache ich innerlich? Ach, oh, das wollte ich wissen. Ja. Wie alt ist Ihre Tochter? 43. Sie kennen sie seit 43 Jahren? Ja. Das, was ich aus diesen 43 Jahren gehört habe, dass ich eine junge Frau gesehen habe, die ein Burnout-Syndrom hatte, dass ich eine junge Frau gehört habe, die deswegen auch in Therapie gegangen ist, die eine vorbildliche Vorzeigemutter gewesen ist. Sie kennen sie in allen ihren Facetten. Ja. Wie viele Krisensituationen haben Sie mit Ihrer Tochter zusammen durchgemacht? Ja, damals der Sturm und Drang war sehr, sehr heftig. Also die Pubertät war sehr heftig, aber ansonsten, ja, also. Wie haben Sie sie begleitet? Wie würden Sie sich an Ihrer Seite sehen, an der Seite Ihrer Tochter, wenn Sie sich von außen zuschauen würden? Wie würden Sie sich da sehen? Ja, dass ich mal offene Arme habe, sie aber schon immer an der langen Leine lasse, dass ich immer, ja, schon, vielleicht distanziert war. Sie haben immer offene Arme für Sie gehabt? Ja. Sie haben aber auch gleichzeitig eine lange Leine gehabt? Ja. Im Sinne von, ich werde dich nie loslassen, weil du ein Teil von mir bist und ich werde dich begleiten bei dem, was du tust? Ja, und es ist, ich werde versuchen, ja, dir nichts in den Weg zu legen und ich werde versuchen, deine Entscheidungen zu akzeptieren. Dann haben Sie aber schon eine Lösung für sich gefunden. Ja. Es funktioniert seit 43 Jahren. Ihre Tochter erwartet es von Ihnen. Ja, gut. Und sie braucht sie mehr denn je. Vielleicht eher im Moment, ich halte dich. Ja. Burnout ist Burnout. Aber da war noch ganz was eben mit einer Freundin. Das habe ich verstanden. Ja. Was für uns halt besonders unfassbar ist. Das habe ich verstanden. Ich habe es aber in diesem dezenten Bereich gelassen, weil Sie eine hohe Tradition mit Ihrer Tochter haben, in der ich überhaupt nicht reinfunken mag. Sie wissen, was für Sie richtig ist. Es war deutlich zu spüren eben. Ich danke Ihnen. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ich verabschiede mich jetzt kurz. Bis nächsten Sonntag, 21.05 Uhr auf Sendung. Ab 20.05 Uhr können Sie anrufen. Und ich wünsche eine gute Woche. Bis dann. Tschüss. Sie hörten Nachtgespräche mit Brigitte Lemmle. Und nach den Nachrichten geht es hier weiter mit dem